Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Viertes Buch, Romantik und Liberalismus. Vom Wiener Kongress bis zum Deutsch-Französischen Krieg. Willkommen zur 99. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Gast dieser Vorfolge zur 100., die auf Seite 1234 in Ziffern 1, 2, 3, 4 beginnt, ist Christian Berger, womit eigentlich auch schon alles gesagt wäre, was zu sagen ist. Der Rest steht und spricht für sich selbst. Bismarck und Friedrich der Große. Auch Bismarck wurzelte mit der einen Hälfte seines Wesens im Vormärz, ja sogar mit gewissen Zügen im 18. Jahrhundert. In seiner Ära hatte ein Politiker nur die Wahl, liberal oder reaktionär, Demokrat oder Absolutist, positivistisch oder orthodox zu sein. Bismarck war nichts von alledem, weil er alles zusammen war. Er war nämlich ein Seigneur des Rokokos und daher vertrugen sich in seiner Seele der Legitimist und der Revolutionär, der Freigeist und der Pietist, der Citoyen und der Feudale auf eine Weise, wie es in seiner Zeit kaum einem anderen mehr möglich war. Doch war dies, wie gesagt, nur die eine Hälfte seines Wesens. Die andere gehörte weder der Vergangenheit noch der Gegenwart, sondern der Zukunft an. In ihm lebte bereits der Gedanke einer demokratischen Diktatur und eines paneuropäischen Staatensystems, der uns Jahrhunderte beherrschte. Dass er als geheimnisvolle, schöpferische Janusgestalt an der Wegscheide zweier Zeitalter stand und dass sein ganzes Leben eine Art Kampf mit dem Teufel, auch mit dem eigenen, war, ist sein gemeinsames mit Luther. Die stärkste Verwandtschaft aber hatte er mit Friedrich dem Großen. Fast alle Züge, die wir an diesem hervorgehoben haben, finden sich bei ihm wieder. Zunächst jene paradoxe Mischung aus Realismus und Idealismus, aus anpassungskräftiger Elastizität und unerschütterlicher Prinzipientreue, die den Preußenkönig zu einem so fruchtbaren Staatsmann gemacht haben. Sodann das ebenso paradoxe Verhältnis, das beide zur Wahrheit hatten. Scheinbar nämlich hatten sie bisweilen gelogen. Bismarck höchst selten. Aber dies war nur ihr Berufsjargon. Im Innern waren sie die aufrichtigsten Menschen, die sich denken lassen. Man kann nämlich sein ganzes Leben lang äußerlich stets die Wahrheit gesprochen haben und dabei die Seele eines gottverdammten Heuchlers, Spiegelfechters und Falschmünzers besitzen. Aber auch das Umgekehrte ist denkbar. Wer nur einige Kapitel der Gedanken und Erinnerungen gelesen hat und nicht spürt, dass hinter ihnen ein Elementargeist steht, dessen Grundpathos der leidenschaftliche Drang war, allen Menschen, Dingen und Ereignissen ihr wahres Gesicht abzulesen, aber auch ihnen ein wahres Gesicht zu zeigen, dass sich in ihnen eine kristallene Seele spiegelt, offen und klar und freilich auch unergründlich tief wie ein Bergsee, der hat überhaupt kein Organ für Wahrheit oder will absichtlich nicht sehen. Und hierin stand Bismarck noch höher als Friedrich der Große. Wie er denn auch, was zweifellos damit zusammenhängt, der noch viel größere Schriftsteller war. Seine betont geistreiche, stets ironische, in apart gefassten Epigrammen, funkelnd geschliffenen Antithesen und zitatreifen Aperçus, sich bewegende Betrachtungsart ist ganz dies wie dem und hat, so paradox dies angesichts seines Vulgärbildes klingen mag, ebenso wie die Friedrichs des Großen etwas Französisches. Gänzlich unfranzösisch hingegen waren seine tiefe Religiosität, sein Gemüt und sein Humor, mit welcher letzter Eigenschaft es immer wiederum zusammenhängt, dass er von allen Personen, die je auf dieser Erde Macht besessen haben, eine der uneitelsten war. Wir können dies auch an Friedrich dem Großen konstatieren und müssen hinzufügen, dass Bismarck ebenfalls kein ernster Mensch war. Statt zahlloser Belege, die sie hierfür erbringen ließen, sei ein einziger angeführt, der mehr beweist als alle Anekdoten, nämlich eine Stelle aus dem Tagebuch des späteren Kaisers Friedrich. Dieser Bismarck, Rohn und Moltke waren am 15. Juli 1870 dem König Wilhelm, der aus Ems nach Berlin kam, bis Brandenburg entgegengefahren. Unterwegs hielt Bismarck dem König einen zusammenfassenden Vortrag über die europäische Lage und der Kronprinz fügt hinzu: Mit großer Klarheit und würdigem Ernst, frei von seinen sonst gewöhnlich beliebten Scherzen. Man denke sich in die Situation. Zwischen Emser Depesche und allgemeiner Mobilmachung entwickelt der Kanzler des Norddeutschen Bundes dem König, dem Kronprinzen, dem Kriegsminister und dem Chef des Generalstabes die maßgebenden Gesichtspunkte, bleibt dabei vollkommen ernst, macht nicht einen einzigen Witz und der Kronprinz notiert diese auffallende Tatsache in sein Tagebuch. Wir könnten die Parallele noch bis in viele Details fortführen. Besonders bemerkenswert scheint mir, dass auch Bismarck, obgleich so oft das Gegenteil behauptet worden ist, kein Militarist war, indem er den Krieg ebenfalls nur als Brechmittel betrachtete, allerdings aber, wenn er ihn für unvermeidlich ansah, im günstigsten Zeitpunkt zu führen suchte, wodurch er scheinbar zum Angreifer wurde, und dass er auch kein Monarchist war. Er war nämlich Royalist, was durchaus nicht dasselbe ist. Seine Anhänglichkeit an die Dynastie wurzelte in den feudalen Traditionen seines Hauses und seine Stellung zu den Hohenzollern hatte immer etwas von unterirdischer Fronde. Am überraschendsten aber ist es, dass ihm mit Friedrich dem Großen sogar die physiologische Minderwertigkeit gemeinsam war. Er war durchaus nicht der steinerne Roland, als den das Volk in sich denkt, sondern der Typus des Dekadenten. Vor allem darin ein geradezu klassisches Exemplar des Neurotikers, dass sich psychischen Attacken bei ihm regelmäßig in physische umsetzten. Zum Beispiel Ärger und Enttäuschung in Trigeminalschmerzen. Kein Maléquilibre de fin de siècle übertraf ihn an Reizbarkeit und Labilität des Nervensystems. Ein eiserner Kanzler, der Weinkrämpfe bekommt, wenn er seinen Willen nicht durchsetzen kann, ist doch eine recht sonderbare Erscheinung, in ihrer Art ebenso sonderbar wie ein deutscher Heldenkönig, der zwischen zwei Schlachten französische Alexandriner dichtet. Und schließlich haben die beiden auf dem Wege zum Tode und nach dem Tode ganz ähnliche Schicksale gehabt, indem sie sich in ihren letzten Lebensjahren bis zur Unwirklichkeit vergeistigen und von der Nachwelt bis zum heutigen Tage wild umstritten werden, bald wie Halbgötter verehrt, bald als Bösewichte, ja Verbrecher gebrandmarkt. Der letzte Held. Man kann sagen, dass die Natur alle ihre Geschöpfe eigentlich nur hervorbringe, um jedes Mal zu zeigen, was ein einzelnes Organ zu leisten vermag, wenn es bis an die äußersten Grenzen seiner Raum- und Kraftentfaltung gelangt. Der Tiger ist ein ganz reißendes Gebiss, der Elefant nichts anderes als ein riesiger Greif- und Tastrüssel, das Rind ein wandelnder Kau- und Verdaumagen, der Hund eine Witternase auf vier Füßen. Beim Menschengeschlecht wiederholt sich dieser Vorgang auf geistigem Gebiet in der Erschaffung des Genies. Jedes ist die staunenswerte Hypertrophie einer seelischen Potenz. Shakespeare ist ganz Fantasie, Goethe ganz Anschauung, ein ungeheures inneres Auge. Bekannt war, wie ausführlich gezeigt wurde, die Fähigkeit zu stupender Überlebensgröße entfaltet, der theoretische Verstand, bei Bismarck der praktische Verstand. Was darunter zu verstehen ist, sagt ein Ausspruch Schopenhauers. Der Begabte denkt rascher und richtiger als die übrigen. Das Genie hingegen schaut eine andere Welt an als sie alle, wiewohl nur, indem es in die auch ihnen vorliegenden tiefer hineinschaut, weil sie in seinem Kopf sich objektiver, mithin deutlicher und reiner sich darstellt. Und noch einfacher drückt Carlyle denselben Sachverhalt aus. Mein grober, alter Schullehrer fragte immer, wenn man ihm einen neuen Jungen brachte, aber sind Sie auch sicher, dass er kein Dummkopf ist? Nun, dieselbe Frage könnte man an jeden Menschen in jeder Lebenstätigkeit stellen und sie als die einzige Untersuchung ansehen, die nötig ist. Sind Sie sicher, dass er kein Dummkopf ist? Denn man muss in der Tat sagen, die Summe von Anschauung, die in einem Menschen lebt, ist der genaue Gradmesser seiner Menschlichkeit. Zu jedem Menschen sagen wir zuallererst Sie. Kannst du sehen, so ist es in Tun und Denken überall Hoffnung für dich. Hätten alle Menschen einen ähnlich reinen, klaren, natürlichen Verstand, wie ihn Bismarck besaß, so wären sie zwar keineswegs frei von Untugenden und Irrtümern, denn Bismarck war weder ein unfehlbarer Papst noch ein fleckenloser Heiliger, aber ihre Untugenden und Irrtümer wären für sie und die anderen unschädlich, nämlich in Weisheit, Verstehen und Geist aufgelöst. Nun, dieser Verstand hat wohl noch niemand Bismarck abgesprochen. Aber viele behaupten, dass er dabei unmoralisch war. Als ob sich hoher Verstand und Unmoral vereinigen ließen. Ein Bodenspekulant, ein Bankanwalt, ein Theateragent mag ein Gauner und dabei in seinem Fach gescheit sein. Aus dem sehr einfachen Grunde, weil sein Gewerbe eine Gaunerei ist. Aber schon ein Kunstgärtner, ein Brillenschleifer, ein Orgelbauer muss eine gewisse Sittlichkeit besitzen. Um ein Ding zu können, muss man es erkennen und um es zu erkennen, muss man in sein Herz blicken und das heißt, in einer moralischen Beziehung zu ihm stehen. Der Feige, der Selbstsüchtige, der Hochmütige wird nie das Vertrauen eines Dinges gewinnen, durch welches allein er dessen Wahrheit erschließen kann. Man kommt bei längerer und genauerer Betrachtung der Menschen immer mehr zu der überraschenden Erkenntnis, dass sie sich in ihren Prinzipien gar nicht so sehr voneinander unterscheiden. Fast alle wissen im Allgemeinen und im Besonderen ziemlich gut, was das Rechte ist. Aber sie tun es nicht. Erkennen und Handeln sind bei ihnen zwei völlig getrennte Ressorts, zwei Kammern, die fast nie miteinander kommunizieren. Und zwar liegt der Fall nicht so einfach, dass der Mensch bewusst seine Grundsätze verleugnet. Nein, er tut es mit dem besten Gewissen. Er hat sie einfach, wenn er handelt, vergessen und ist daher sehr erstaunt, wenn man ihm vorhält, dass er doch so ganz anders sei, als er immer predige. Es geht ihm wie dem Besitzer eines Patents, das keinen Verwirklicher findet. Die Idee, das Modell, das Prinzip allein ist da. Fast alle Menschen sind theoretisch im Besitz des Geheimnisses, wie sie zu leben hätten. Aber die großartige und einzigartige Erfindung, die jeder von ihnen verkörpert, wird fast nie realisiert. Dies eben war der große und neue Sinn des Christentums, dass es die Menschen lehrt, das Wesentliche ist nicht das Wissen, sondern das Sein. Ein Mensch, der nur einige Wahrheiten kennt, sie aber lebt, wird ein göttliches Leben führen. Ein Mensch, der alle Weisheiten dieser Welt besitzt, aber bloß in seinem Kopf als totes Programm, kann noch immer ganz und gar dem Teufel verfallen sein. In diesem Sinne war Bismarck ein großer Christ. Er hatte kühne und weise Gedanken, aber die hatten andere auch. Er aber hat sie mit seinem wilden, starken Junkerblut erfüllt und gefühlt und gelebt, der letzte Held, den die Neuzeit erblickt hat. Der Sezessionskrieg. Um die Entstehung dessen, was Bismarck gewirkt hat, historisch zu begreifen, müssen wir bis nach Amerika hinüberblicken. Von dort kam die erste starke Erschütterung des französischen Kaisertums, das ein halbes Menschenalter lang vom Glück begünstigt worden war. Der neue Erdteil, schon seit seiner Emanzipation in lebhafter Entwicklung begriffen, nahm seit etwa der Mitte des Jahrhunderts einen staunenswerten wirtschaftlichen Aufschwung. Damals erhob sich elektrisierend die Parole »Westward ho!« Ganz anders als in Europa gingen Eisenbahnbauten der Erschließung neuer Siedlungsgebiete voraus, während um jene Zeit zwischen München und Wien noch die Postkutsche den Verkehr besorgte, liefen dort über völlig menschenleere Riesenstrecken bereits die Bahngleise. 1845 wurde Texas in die Union aufgenommen. 1848 musste Mexiko, Neumexiko und Kalifornien an die Vereinigten Staaten abtreten. Etwa die Hälfte seines Gebietes. Noch in demselben Jahr ertönte ein zweiter Alarmruf. Gold in Kalifornien! Ein ungeheurer Strom von Einwanderern ergoss sich nach dem Westen. Es war nicht das Gold allein, das lockte, sondern auch eine Fülle anderer Bodenschätze. Erze, Öle, Kohle und eine Prachtvegetation, die Obst, Gemüse, Brotfrüchte und Viehfutter in unerhörter Güte liefert. Inzwischen hatte sich ein starker Gegensatz zwischen den Nordstaaten und den Südstaaten herausgebildet. In diesen lebten auf erträgnisreichen Großplantagen eine Pflanzeraristokratie neben und über den armen Weißen, die eigentlich fast ebensolche Sklaven wie Neger waren. Die Hauptprodukte waren Reis, Zucker, Tabak, vor allem Baumwolle. Der Wahlspruch des Süden hieß »Cotton is King«. Das politische und wirtschaftliche Übergewicht der Südstaaten beruhte auf ihrem Reichtum, dieser auf der Sklaverei, während man im Norden, wo Farmertum und Industriebetrieb überwogen, der Neger weniger bedurfte, sie auch wohl aus klimatischen Gründen nicht ausgiebig verwenden konnte. Der Abolitionsstreit war also in seiner Wurzel eine ökonomische Angelegenheit. Dreimal hat Amerika in seiner bisherigen Geschichte einen großen Krieg begonnen und allemal ums Geld. Denn worum drehte es sich im glorreichen Befreiungskampf von 1775? Um den Zuckerstempel. Und auch in den Weltkrieg, dem sie politisch vollkommen uninteressiert waren, haben die Vereinigten Staaten nur eingegriffen, um ihr ausgeliehenes Geld wieder hereinzubekommen. Es darf allerdings nicht verschwiegen werden, dass es auch nicht an christlichen Idealisten fehlte, die die Negerbefreiung aus moralischen Gründen forderten. William Lloyd Garrison, wie fast alle geistigen Größen des damaligen Amerika in Massachusetts geboren, begründete schon 1831 zu diesem Zweck die Zeitschrift The Liberator, 1833 die American Anti-Slavery Society. Auch Emerson billigte diese Bestrebungen, obgleich er als freier Geist für Organisation nichts übrig hatte. »Es ist hohe Zeit«, schrieb er, »dass unser böser Wohlstand sein Ende erreicht.« Und als ihm seine Kinder einmal erzählten, dass das Thema für ihren nächsten Schulaufsatz lautete »Der Bau eines Hauses«, so sagte er, »Ihr müsst schreiben, dass heutzutage kein Haus vollkommen ist, wenn es nicht irgendeinen Winkel besitzt, in dem sich ein flüchtiger Sklave sicher verbergen kann.« 1852 wurde die ganze zivilisierte Welt durch Harriet Beecher Stowes Roman »Uncle Tom's Cabin« erschüttert, der, obgleich sentimental und öldruckhaft, wegen seiner edlen Tendenz den ewigen Dank der Menschheit verdient. Mit dem Konflikt in der Sklavereifrage verband sich der Gegensatz der republikanischen und der demokratischen Partei. Die erstere, in den Nordstaaten überwiegend, betonte die Autorität des Bundes. Die letztere, in den Sklavenstaaten allmächtig, forderte möglichst ausgedehnte Souveränität der Einzelstaaten. 1861 kam es zum Bruch. Die 11 Südstaaten erklärten ihren Austritt aus der Union und schlossen einen Sonderbund unter dem eigenen Präsidenten, weshalb der vierjährige Kampf, der nun ausbrach, Sezessionskrieg genannt wird. In erbitterter Feindschaft standen sich Union und Konföderation, Washington und Richmond gegenüber. Der Krieg wurde zum größeren Teil auf dem Gebiet der Südstaaten geführt, die die Vorzüge und Nachteile der inneren Linien hatten. Am heftigsten und hartnäckigsten in den Grenzstaaten Virginia, das zum Süden, und Maryland, das zum Norden hielt. Die meisten europäischen Regierungen sympathisierten mit dem Süden. Sowohl Palmerston wie Napoleon wünschten den Zerfall der Vereinigten Staaten. Dieser, weil er durch die Gründung eines von Frankreich abhängigen mexikanischen Kaiserreichs die Monodoktrin zu durchbrechen suchte, jener, weil er die Entstehung der transozeanischen Konkurrenzmacht befürchtete und auch, weil England der Hauptkonsument der Baumwolle war, wozu noch das Ressentiment wegen des seinerzeitigen Abfalls der amerikanischen Kolonien kam. Die öffentliche Meinung Europas hingegen fand fast einstimmig, dass das moralische Recht auf der Seite der Nordstaaten sei. Der Sezessionskrieg war der erste ausgesprochen moderne Krieg. Er hatte große Ähnlichkeit mit dem deutsch-französischen, ja schon mit dem russisch-japanischen, besonders im Hinblick auf die bis dahin unerhörte Masse der aufgewendeten Kämpfer, die enorme Ausbreitung und Länge der Schlachten, die große Rolle, die die neuen Mittel der Technik spielten. Die Zahl der Soldaten wuchs allmählich auf mehr als 3 Millionen, von denen über 500.000 fielen oder starben. Die Kriegskosten betrugen 3 Milliarden Dollar. Die Dampfkraft gewann zum ersten Mal strategische Bedeutung. Man verwendete bereits armierte Panzerzüge, Feldeisenbahnen und Panzerfregatten. Das erste Exemplar dieser Gattung war der Merrimack der Konföderierten, dessen Deck bis zur Wasserlinie abgetragen war und in einem Rammsporn auslief, nach der Art eines Rostrums, das die Römer im Ersten Punischen Krieg verwendet hatten. Daraufhin baute die Union den Monitor, der ganz ähnlich konstruiert war, aber außerdem einen drehbaren Panzerturm mit schwerem Geschütz besaß. Diese Schiffsform der Monitoren, wie man sie nach dem Urbild nannte, erwies sich als so kriegstüchtig, dass sie alsbald in der gesamten Welt kopiert wurde. Auch der Feldtelegraph stand allgemein in Gebrauch und man verstand sogar schon das Ablesen feindlicher Telegramme durch eingeschaltete Handapparate. Die Truppen des Südens hatten die kundigere Führung und den besseren militärischen Geist einzusetzen. Die des Nordens die erdrückende numerische Überlegenheit. Doch wurde dieser Vorteil dadurch beeinträchtigt, dass es in der Union selber Parteien gab, die sezessionistisch empfanden, weil sie gegen den Krieg und für die Sklaverei waren. Dazu kam, dass der Kriegsminister kurz vor Ausbruch des Krieges den größten Teil der Waffen und Geschütze nach dem Süden dirigiert hatte. General Lee, der ausgezeichnete Oberbefehlshaber der Konföderierten, operierte sehr geschickt auf der inneren Linie und erfocht ansehnliche Teilerfolge, aber allmählich machte sich doch die Übermacht der Nordtruppen geltend, umso mehr, als sie sich durch die Kriegsgewohnheit besser disziplinierten und das Schreckensmittel der Blockade zur Verfügung hatten. Das erste Kriegsjahr brachte den Sonderbundstruppen den Sieg am Bull Run, einem Seitenarm des Potomac, des Grenzflusses zwischen Maryland und Virginia. Im nächsten Jahr siegten sie abermals in der siebentägigen Schlacht bei Richmond, die sogar die Bundeshauptstadt Washington bedrohte. Im Herbst erlitten sie eine Niederlage bei Antietam, die sie jedoch, noch ehe das Jahr zu Ende ging, durch den Sieg bei Fredericksburg wieder wettmachten. Lee überschritt den Potomac. Am 1. Januar 1863 erklärte eine Proklamation Abraham Lincolns, des Präsidenten der Union, alle Sklaven für frei. In diesem Jahr wurde Lee in der Schlacht bei Gettysburg bei Pennsylvania, der blutigsten des Krieges, die vom 1. bis zum 3. Juli währte, geschlagen. Und der 4. Juli brachte eine noch größere Katastrophe. General Grant, in dem die Unionstruppen endlich einen befähigten Kommandanten gefunden hatten, gelang es durch die Einnahme Vicksburg, den Mississippi in die Hände der Nordstaaten zu bringen und damit die Konföderation im Westen von dem verbündeten Texas und dem neutralen Mexiko abzuriegeln, wodurch der Ring der Blockade, bisher vielfach durchbrochen, sich vollkommen schloss, denn im Norden stießen die Südstaaten an die Union, im Osten und Süden waren sie vom Meer begrenzt. Alsbald zeigten sich auch alle erdrückenden Folgen. Es begann an Heilmittel und Bekleidungsstoffen, Heizkörpern und Baumaterial, Proviant und Munition zu fehlen. Auch eine groteske Verfügung der Südregierung, die alle Neger für frei erklärte, die sich am Kampf für die Sklaverei beteiligen würden, konnte das Schicksal nicht wenden. Am 3. April 1865 wurde die Hauptstadt Richmond nach dreitägigem Kampf genommen. Am 10. April kapitulierte Lee mit dem Rest der Armee. 4 Tage später wurde der edle Abraham Lincoln von einem dummen Fanatiker, dem Schauspieler Booth, einem Bruder des berühmten Tragöden, erschossen, während er in der fahnengeschmückten Präsidentenloge der Festvorstellung beiwohnte, die den Frieden feiern sollte. Er war eine prächtige, echt amerikanische Figur, naturwüchsig und doktrinär, nüchtern und gütig, inmitten eines mörderischen Bruderkrieges ein rührender Zivilist. Er fiel auf dem Gipfel seines Wirkens durch blinde Tücke, gleich Philipp von Mazedonien, Caesar, Henri le Grand. Diese fanden Testamentsvollstrecker, Alexander Augustus Richelieu. Er brauchte keinen, denn sein Werk war vollendet. Wir Europäer betrachten dieses Resultat mit gemischten Gefühlen. Dass Neger befreit werden, ist gut. Dass sie als Menschen angesehen würden, wäre vielleicht noch besser. Dass feindliche Brüder sich versöhnen und von neuem zu friedlichem Streben vereinigen, ist erfreulich. Weniger erfreulich, dass die Geburt dieses gemeinsamen Schaffens ein schauerlich skurriler Leviathan ist, der den Planeten zu verschlingen droht. Ein Chaos aus Wirtschaftselefantiasis, Übertechnik, Megafongebrüll und Psychoanalyse. Doch dies hat mit der Krisis der europäischen Seele nur indirekt zu schaffen. Juarez und Maximilian. 2 Jahre nach der Ermordung Lincolns vollzog sich in der Mitte desselben Erdteils eine andere Tragödie. Der Sezessionskrieg gab Napoleon Mut zu einem sehr gewagten Unternehmen. Französische Truppen landeten unter einem völkerrechtlichen Vorwand in Mexiko, drangen vor und eroberten die Hauptstadt. Eine dorthin berufene Nationalversammlung von bezahlten Figuranten wählte den Erzherzog Maximilian, Bruder des Kaisers Franz Josef, zum Kaiser von Mexiko. Dieser, einer von den liberalen Habsburgern, ein unklarer Fiebelidealist vom Schlage Josef II., war doch nicht liberal genug, sich einer Bevölkerung nicht aufzudrängen, die ihn nicht mochte, sondern kämpfte. Von den Franzosen unter Peyssen unterstützt gegen die Insurgenten, den bisherigen Präsidenten Juarez. Der Friedensschluss im Norden machte allem ein Ende. Die Vereinigten Staaten erhoben Einspruch. Napoleon sah sich vor die Eventualität gestellt, mit ihnen Krieg führen zu müssen und zog seine Truppen zurück. Maximilian, der ebenso töricht wie tapfer die Flucht verschmähte, wurde vor ein Kriegsgericht gestellt und erschossen. Dies war ein empfindlicher Stoß für das napoleonische Prestige. Schleswig-Holstein. Bereits vorher aber hatte Napoleon eine gewisse, jedoch mehr indirekte Schwächung seines Ansehens erlitten, die von den dänischen Händeln ihren Ausgang nahm. Der Streit um die beiden Erbherzogtümer Schleswig und Holstein, die mit Dänemark durch Personalunion verbunden waren, da der König Friedrich VII. Kinderlos war, für die Herzogtümer aber ein anderes Erbfolgerecht galt als für Dänemark, so wären diese nach seinem Tode an eine andere Dynastie übergegangen, nämlich an den Herzog Christian von Sonderburg-Augustenburg. Nur Holstein gehörte zum Deutschen Bund. Infolgedessen betrieb die Partei der Eider-Dänen, so genannt, weil sie die Eider als dänische Grenze wünschten, die Einverleibung Schleswigs, die denn auch im Revolutionsmonat März 1848 ausgesprochen wurde. Die Antwort war ein Aufstand in beiden Herzogtümern, unterstützt von preußischen und anderen deutschen Bundestruppen. Aber die Blockade der dänischen Schiffe, die das Meer und die Mündung der Elbe, Weser und Oder beherrschten, und der diplomatische Druck Englands und Russlands lähmten den Krieg. Auch Österreich stellte sich auf die Seite Dänemarks und erzwang 1850 in der bereits beschilderten Konferenz zu Olmütz unter energischer Assistenz des Zaren den Verzicht Preußens auf jede Einmischung in die schleswig-holsteinische Frage. Dass sich danach immer noch Menschen fanden, die von einer deutschen Mission des Habsburgerstandes deklamierten, ist ein Rätsel. Dieser hatte nämlich Schleswig-Holstein auch bereitwilligst den Fidschi-Insulanern zugesprochen, nur damit Preußen es nicht bekomme. 1852 wurde im Londoner Protokoll zwischen den 5 Großmächten, Schweden und Dänemark, vereinbart, dass Prinz Christian von Sonderburg-Glücksburg nach dem Tode Friedrichs VII. Die gesamte dänische Herrschaft erben sollte. Der Herzog Christian von Sonderburg-Augustenburg versprach, dass er der neuen Ordnung nicht entgegentreten werde, übertrug aber später seine Erbansprüche auf Schleswig-Holstein an seinen Sohn Friedrich. Also ein großes Durcheinander. 1863 erließ König Friedrich VII. Ein Patent, das Schleswig von Holstein trennte und mit Dänemark vereinigte. In demselben Jahr starb er. Die erste Regierungshandlung seines Nachfolgers war die Bestätigung der Gesamtverfassung für Schleswig und Dänemark. Daraufhin wurde in Holstein Friedrich von Augustenburg zum Herzog ausgerufen und Preußen erklärte den Krieg, dem auch Österreich sich anschloss. Was seinen Grund wieder darin hatte, dass es hoffte, entweder im Norden eine Art Kolonie zu erwerben, nach der Art Belgiens, mit dem es aber sehr üble Erfahrungen gemacht hatte, oder aber zumindest durch Schaffung eines neuen, partikularistischen Kleinstaats Preußen innerhalb seiner Einflusssphäre Misshelligkeiten zu bereiten. Die Verbündeten verfügten über 60.000 Mann, die Dänen bloß über 40.000, aber über vortreffliche Befestigungen. Die Preußen waren von Papa Wrangel befehligt, der ein Stratege der alten Schule und überhaupt mehr Reitergeneral war, während Moltke auf die Kriegshandlungen einen geringen Einfluss hatte. Sein vorzüglicher Plan der dänischen Armee, den Rückzug auf Flensburg zu verlegen und sie durch Eingreisung zu vernichten, gelang nicht zur Ausführung. Die Österreicher, von Gablenz tüchtig geführt, in der Stoßtaktik gut geschult und im Sturm bravourös, täuschten an kleineren und anderen Aufgaben gemessen als jenen, die ihnen später entgegentraten, über ihr militärisches Kraftverhältnis zu Preußen. Nach der ruhmvollen Erstürmung der Düppeler Schanzen durch die Preußen besetzten die Verbündeten ganz Jütland. Damit war aber noch nichts Entscheidendes erreicht, denn die Dänen konnten den Krieg auf ihren Inseln, die ihnen einen ausgezeichneten Schutz boten, noch lange hinausziehen. Deshalb wurde der Vormarsch auf die Insel Alsen beschlossen, der den Preußen unter General Herwarth von Bitterfeld überraschend schnell gelang. Nach Besetzung einiger anderer kleiner Inseln kam es zum Waffenstillstand. Im Frieden von Wien trat Dänemark die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg an Österreich und Preußen ab, die dort eine gemeinschaftliche Regierung errichteten. Dies war aber eine offenkundige Verlegenheitslösung. Österreich befürwortete die Einsetzung des Augustenburgers, Bismarck verlangte für diesen Fall eine Art preußisches Protektorat. Um diese Spannung zu beseitigen, schlossen die beiden Großmächte 1865 den Gasteiner Vertrag, worin sie sich die gemeinschaftliche Oberhoheit über beide Herzogtümer vorbehielten, die Verwaltung aber bis auf Weiteres in Holstein an Österreich, in Schleswig an Preußen übertragen wurde. Während das Herzogtum Lauenburg gegen eine Geldentschädigung definitiv in preußischen Besitz überging. Bismarck, der aus diesem Anlass in den Grafenstand erhoben wurde, war von diesem Arrangement nicht entzückt und nannte es eine Verklebung der Risse im Bau. Christian, vielen Dank fürs Lesen zunächst. Ja, gern geschehen. Hast du zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Egon Friedell habe ich persönlich den Bezug, dass ich dich kennengelernt habe und deine Sendung kennengelernt habe. Und ich Friedell zwar vorher vom Namen her schon gekannt habe, aber weder was gelesen hatte, noch mich sonderlich mit Friedell beschäftigt habe. Und dann habe ich, angeregt durch deine Sendung und durch unsere Gespräche, doch mir das Friedell-Buch auch gekauft und mich angefangen einzulesen. Ich kann bis heute nicht sagen, dass ich fertig bin, aber stückweise habe ich dann drinnen gelesen und stückweise wieder bei dir gehört. Also das ist mein persönlicher Bezug zu Friedell. Kann jetzt nicht sagen, dass er mich vom Sockel reißt grundsätzlich einmal. Die Begeisterung, so ein Langwerk zu machen wie du, habe ich bei weitem nicht. Also noch nicht so richtig auf den Geschmack gekommen, jetzt auch bei der aktiven Begegnung nicht? Na, also das positive Vorteil, das ich dem Friedell gegenüber aus den Legenden, die ich über ihn kannte, hatte, hat sie eigentlich eher relativiert. Er ist mir eher unsympathischer geworden als sympathischer durch das, was ich da mitgekriegt habe. Ich habe das Gefühl, dass er doch ein sehr autoritätsführiger Typ ist, von den Sachen, die er da bewundert oder reinschreibt und auch seine Positionierung, aber das kann ja dadurch, dass ich ihn nur fragmentell gelesen habe, den Friedell, durchaus ja auch nicht ein wirklicher richtiger Eindruck sein. Aber wenn man ihn wiederum in seiner Zeit sozusagen sieht und von der Sprache, die er verwendet, denke ich mir, da ist ja schon ein Gutteil drinnen aus dem ja, damaligen Gedankengut oder aus der Realität, die da vorhanden war. Ich meine, es hat auch Sachen gegeben, die nach wie vor sehr anregend und sehr interessant finde und spannender finde. Also seine Einstellung dem Dilettantismus gegenüber, seine Art und Weise, wie er sozusagen mit dieser Kulturgeschichte und sonst so die Zusammenhänge herstellt und schlicht und einfach über diese dogmatische Wissenschaftlichkeit drüber geht. Und ja, einfach frei denkt, das ist dann wiederum was, was ich sehr lustig und anregend gefunden habe. Also ich will ihn jetzt nicht komplett verdammen, möchte aber sagen, es ist jetzt nicht das, wo ich sage, okay, das muss ich jetzt unbedingt komplett lesen und durchdenken. Ich nehme an, es sind vor allem diese Begriffe des Helden und des Genies, an denen du dich gestoßen hast. Jetzt in dem Stück, das ich da gelesen habe, sind das schon so Sachen, die das verstärkt haben. Das Gefühl, dass, okay, das drückt er jetzt da auch wieder aus. Und nachdem ich irgendwie diesen Genie-Gedanken sowieso völlig falsch finde, weil für mich gibt es keine Genies, die aus dem Nichts entstehen und hehre Dinge haben, sondern jeder kreative Gedanke oder jede kreative Leistung hat ihre Wurzeln in der Umgebung und so Wissen und eben Lösungen oder sonstige entwickeln sich nicht aus dem Nichts heraus, sondern aus den Einflüssen, die rundherum sind. Dann kommen die Leute auf Ideen und manche kreative Ideen sind eben dann größere Schritte und andere sind halt kleinere Schritte, aber so das Einzelgenie, das zu Hause im Kammerl sitzt und jetzt plötzlich den Einfall der Menschheitsgeschichte hat, dem bin ich sehr abgeneigt zu glauben oder zu denken. Das sieht er auch nicht unbedingt so. Also sehr oft sieht er das Genie eigentlich als die große Summe der Zeit und der Epoche. Ja, okay. Aber da den Bismarck zum Beispiel bezeichnet er nicht als Summe, sondern bezeichnet er als Person genial. Ja, und das ist so ein Genie, das verkannt wird aus seiner Sicht, nicht? Weil wenn man hinter die Zeilen lesen kann, dann wird man erkennen, dass der ja eigentlich schon sehr genial war, der Bismarck. Nicht? Das wage ich zu bezweifeln. Ich denke mal, ja, sicherlich war er eine herausragende Person, der wahrscheinlich auch entsprechende Fachwissen gehabt hat, politisches Wissen, diplomatisches Wissen, Handlungsfähigkeit und Autorität in allen möglichen Spielebenen. Aber Genie als Produkt seiner Zeit, ja, klar, geht aus dem Text aber nicht so wirklich hervor. Die letzte Sendung hat mit einem Abschnitt begonnen, den Friedel die beiden Philosophen betitelt hat. Ich habe jetzt in dem heute gelesenen Abschnitt noch keinen Satz entdeckt, der die Einstufung Bismarcks als Philosophen rechtfertigen würde. Kann ich nur bestätigen. Also ich hätte ihn auch nicht als Philosophen gesehen. Aber ich muss gestehen, ich habe auch nichts von Bismarck direkt gelesen. Also auch Bismarck kenne ich nur aus Sekundär- oder Tertiärquellen. Und aus dem, was man heute halt irgendwie in einer Allgemeinbildung mitkriegt und ähnlichen Dingen. Also ich kann es nicht bestätigen oder sonst was, ob der nicht auch philosophische Gedanken in seinen Werken drinnen gehabt hat, das weiß ich einfach nicht. Friedel sagt so, ja, okay, müsste man jetzt nachrecherchieren und schauen. Ich meine, was mir aufgefallen ist in dem Textstück, ist, es geht irgendwie so in den Beginn des Europagedankens hinein und das ist ja Bismarcks Rolle gewesen, irgendwie so der Vereiner von Deutschland, also im Neueren, diese zersplitterten kleinen Dinger zusammenzubringen und diese paneuropäischen Gedankengut, das der Bismarck damals gehabt hat oder die Vision gehabt hat, denke ich mal, das ist recht modern auch in der heutigen Europadiskussion, weil da durchaus ähnliche Überlegungen da sind. Wobei ich mir noch nicht klar bin, bei Bismarck irgendwie, ob das jetzt tatsächlich eine Überlegung in Richtung Frieden und friedlicherem Zusammenleben daraus resultiert oder ob es auf Macht und Unterdrückung aus ist, ist mir nicht so ganz klar. Beim Bismarck jetzt, sage ich jetzt einmal, hätte ich eher von meinem Gefühl her, dass da eher um solche Sachen geht. Während bei der Europadiskussion heute es sicherlich auch um Macht geht und auch um Machtausübung, aber doch eine breite Diskussion oder eine breite Basis auch hat darin, dass man sagt, Europa ist als friedenssicherndes Instrument der Organisation anzusehen und wirkt auch als solches. Also diese Gedanken, diese Unterschiedlichkeit in dem Herangehen ist vielleicht schon da. So Wurzeln sind da wahrscheinlich auch da. Also das habe ich jetzt gelesen, hätte man eigentlich vorher nicht so gedacht, aber ist interessant, was Friedel sozusagen jetzt auslöst, wenn man sowas liest. Weniger Probleme hast du, nämlich an, mit Friedels Subjektivismus. Inwiefern glaubst du das? Oder glaubst du es zu wissen? Weil er Stellung bezieht, weil er seine Meinung abgibt und mit ihr nicht hinter dem Berg hält. Also gut, davon gehe ich aus, dass jemand, wenn er ein Buch schreibt oder so wie der überhaupt der Kulturgeschichte, dann denke ich mir schon, dass er eine eigene Position bringt. Die Frage ist eher, also ich bin sicher, es gibt keinen Objektivismus. Es ist immer subjektiv. Die Frage ist nur, wie klar stelle ich das auch, wie transparent mache ich es. Und klar, der Friedel sagt, okay, das ist meine Position, das ist meine Überlegung, das ist das, was ich mir dazu denke, und stellt es klar heraus. Also insofern, das finde ich korrekt und gut. Ja. Insofern, da hast du recht, dass ich da nicht keine Probleme habe mit dem. Einer der Begriffe, mit denen Friedel noch sehr unbefangen um sich wirft, ist der Begriff des Negers. Ja. Wie ist es dir damit gegangen? Beim Lesen habe ich mir gedacht, was würde passieren, wenn man diese Texte jetzt so auf Pseudo-Political Correctness umschieben würde. Das hat ja diese Diskussion mit dem Negerbegriff erst vor kurzem in Kinderbüchern etc. und das sollte man umschreiben und so weiter gegeben. Das ist ja durch die Kassetten gelaufen. Jetzt will ich nicht absprechen, dass Sprache selbstverständlich eine Dimension der Emanzipation auch hat und dass diese Begrifflichkeiten natürlich was ausmachen. Und wenn heute jemand den Begriff Neger verwendet, dann würde ich ihm sagen, entweder macht das absichtlich, wenn man provozieren will, oder er ist dumm. Aber deswegen zu sagen, dass man solche Begriffe hier rausstreicht, in dem Kontext, wie das damals verwendet worden ist. Für den Friedel hat Neger sicher keinen diffamierenden Beigeschmack gehabt. Also davon gehe ich nicht aus, dass er damit jemanden provozieren wollte, sondern das war ein normaler Begriff. Auch in meiner Jugend war das sozusagen ein durchaus gängiger Begriff. Er war durchaus kein Rassist, also im Gegenteil. Ja. Also er tritt sogar Anthropologen sehr heftig entgegen, die da von einer überlegenen Kultur, von einer überlegenen europäischen Kultur gefaselt haben. Also das war überhaupt nicht sein Ding. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon ein bisschen dekouvrierend oder überraschend und irritierend, dass er in einem Satz davon schreibt, sie konnten ihre Neger wegen des Klimas dort nicht verwenden. Das ist schon eine Verdinglichung, also das ist eine Entindividualisierung. Ja, aber also in der Sicht der Zeit ist es sicherlich so verwendet worden. Damals waren Neger, Schwarzafrikaner, Sklaven und auch früher schlicht und einfach Ware. Und die Verwertbarkeit war wichtig. Heute ist es nicht anders. Es wird nur versteckter gemacht. Also es werden die Schwarzen bei uns, sage ich jetzt einmal hier in der heutigen Zeit, auch nicht besser angesehen. Und es sagt halt nicht jemand, wie man es verwerten kann. Aber es gibt da immer, und du weißt es, ich bin Lehrer, immer noch so Begrifflichkeiten wie das Schülergut oder ähnliche Begriffe. Ja? Man geht auch damit um. Der Blinddarm von Zimmer 3. Ja, also die Entmenschlichung ist aus der Sprache ja nicht verschwunden, wenn man über Leute redet. Die Frage ist immer, was für Auswirkungen hat es und wohin führt es sozusagen? Welche Handlungen resultieren daraus? Und wenn zwei das Gleiche sagen, ist es noch immer nicht dasselbe. Ich kann mir nicht jedes Wort und jeden Begriff von den Nazis, weil es der Goebbels verwendet hat, als gestrichen und tot ansehen. Ich kann aber sehr wohl da darüber protestieren, oder da, wenn der liebe Haselnuss-Sänger, der mit den schwarzen Brillen und den weißen Haaren, wenn der irgendwie sagt, ich bin hart wie Kruppstahl und zäh wie Leder und flink wie der Windhund, und dann behauptet, auf darauf angesprochen, hey, es wird mir überhaupt nicht bewusst, dass das ideologisch gefärbt ist und dass das da herauskommt. Also da fängt das für mich an, sich zu trennen. Deswegen, wenn jetzt einer zäh wie Leder sagt, sage ich jetzt einmal nicht, der ist kein Nazi, aber in dem Kontext und mit der Verleugnung dessen und dann sozusagen, das ist dann irgendwie was, wo ich mir denke, deppert und nichts dazu gelernt. Ja? Und bewusst nichts dazu lernen. Darum stoße ich mich nicht so stark an solchen Sachen, wenn ich das in dem Kontext da lese. Naja, im Verwenden in Bezug auf Menschen stoße ich mich schon. Da ist Friedell ein bisschen, sagen wir mal, unbedacht gewesen in der Wortwahl. Ja, aber ist die Frage, ist er so umgegangen oder hat er da halt einen Sprachduktus verwendet? Ich meine, ich denke mir, er ist sicher nicht unüberlegt mit seiner Sprache. Ja, das ist, würde ich ihm nicht unterstellen. Das aber, ist es, was erstaunt, ja. Aber hat der Friedell irgendwie in die Richtung wahre Mensch agiert? Ganz und gar nicht. In dem Kontext überhaupt nicht. Ja? Und darum stört mich dann auch solche Sätze nicht so stark. Darum kann ich die nehmen und kann man sagen, okay, so steht es da, der hat das so gesagt. Aber ich weiß, in welchem Kontext es zu setzen ist. Ja. Mit deinen Erinnerungen an die Jugend und Kindheit kann ich dir nur recht geben. Auch ich erinnere mich an Mickey-Maus-Ausgaben aus den 60er Jahren, ja, wo noch ganz selbstverständlich von Negern die Rede war. Und das waren Übersetzungen, die eigentlich mit einem sehr bewusst pädagogischen Hintergrund sogar gemacht waren. Das war damals kein abfälliger Ausdruck. Nein, also ich denke mir, diese ganze Diskussion über politisch Korrektnis in der Sprache, die hat einen Sinn und einen Wert. Auch die feministische Geschichte und die feministischen Sichtweisen, die drinnen sind, und die Sprachen und die Redewendungen dahingehend zu dekonstruieren, zu entlarven, aufzuzeigen, was da mit drinnen ist. Auch so, wie du es jetzt gesagt hast, aufzuzeigen, hey, was ist denn da dahinter, ist total wichtig, ja. Wo ich dann anfange zu bremsen, ist, wenn man das Kind mit dem Bade ausgießt und aus dem heraus dann sozusagen alles Böse macht. Ja? Und jeder, der diesen Duktus dann nicht sich angewöhnt, ob es jetzt ein Binnen-I-Schreibweise ist oder nicht, ich verwende sie. Ja? Aber ich würde jetzt nicht jemanden per se, wenn er es nicht verwendet, sagen, das ist gleich ein frauenfeindlicher Mensch. Also diese Sprachverwendung muss man, denke ich mal, aufpassen. Es ist sehr viel Inflationäres manchmal dabei, weil es ist schnell einmal was als faschistisch bezeichnet und man tut faschistisch dann auch durch diese Vermassung der Bezeichnung, das, was Faschismus tatsächlich ist, wird damit verwässert. Ähnliches Beispiel mit der Sexismusdiskussion, die jetzt rennt, mit dem Aufschrei im Netz und so weiter. Was da an Diskussion ist über Sexismus, mit dem alten Brüderle und ähnlichen Geschichten, ja, wie viel wird darüber geredet, wo tatsächlich die Frauen nicht auf die Straßen gehen dürfen, die Frauen irgendwie beschnitten werden und, wo massiver Sexismus da ist. Und das wird aber in der Masse dann nicht gesehen. Ja, wobei also von einem Menschen, der sich zur Wahl stellt, um als Volksvertreter gewählt zu werden, erwarte ich da schon ein anderes Bewusstsein. Und wenn er das nicht hat, dann genügt er den Anforderungen seiner Zeit nicht mehr. Das ist für mich schon eigentlich ganz klar. Punkt. Ist ein Koffer, lass mal stehen, gehen wir. Ende der Durchsage. Ja, das war's schon, das entlarvt sich für sich selbst. Aber das jetzt raufzuschrauben und zu sagen, hey, schaut, das ist Sexismus, und die Schwarzer irgendwie, die das wunderbar analysiert und sagt, es geht um Machtgeschichten und es geht um ganz andere Hintergründe, die tatsächlich den Sexismus ausmachen, meiner Meinung nach, schreibt gleichzeitig in der Bild-Zeitung ihre Kolumne und sie bringen die Tittenbilder rein auf derselben, in derselben Seiten oder dann danach, ja, und regen die Sexismusdiskussion an. Ja bitte, was ist das für Kontext? Also kann ich sagen, ja, Bild-Zeitung ist aber revolutionär, nicht? Weil die bringen die Schwarzer und die bringen die Tittenbilder. Ja, also da relativiert sich auch die Sexismusanalyse einer Schwarzer dann, wenn sie bereit ist, in diesem Kontext zu publizieren. Ja. Man könnte auch anders sagen, sie spricht halt da nicht vor einem Publikum, das von vornherein das ihrige ist. Ja, die Kronenzeitung in Österreich ist auch ein sehr professionell gemachtes Blatt und bedient alle Leserinnen nach ihrer Art und Weise. Trotzdem habe ich in Günther Nenning leider sagen müssen, Alter, du bist schon ein bisschen deppert, dass du in der Zeitung publizierst. Was hat Günther Nenning da drauf gesagt? Er ist Christ gewesen schon zu dieser Zeit. Also er bedient alle, weil dort hat er das Publikum, was weiß ich, dass er bekehren kann oder so irgendwie. Völliger Schwachsinn. Er ist nicht Messias. Ist ein Irrglaube, ja. Zu glauben, dass man damit tatsächlich irgendwie die Welt verbessert. Na, man unterstützt das Kapital in einer bestimmten Ecke. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Christian Berger. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 28. Februar 2013, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.